Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Ja, wir sind hier zusammen beim Extra Tobi im schönen Dorf Oeding. Mein Name ist der faire Pirat Harald Franz und ich bin jetzt hier mit Tobi, um ihn etwas näher vorzustellen für seine Kandidatur für die Liste auf der Aufstellungsversammlung in Meinerzhagen auf der AV Pampa. Ja, mein ganzer Name ist ja Tobias Stephan, Extra Tobi ist ja nur der Nickname. Und ich habe Harald gebeten, sich die Zeit zu nehmen, mit mir so eine persönliche Vorstellung zu machen in so einem Gespräch, da Podcast ja doch so mein Ding ist, wie doch die meisten vielleicht wissen. Und das wäre dann so mein Weg einer persönlichen Vorstellung. Ja, du hast das Wort persönlich jetzt schon zweimal benutzt, von daher vielleicht erstmal deine persönliche Situation, wie du selber hier lebst mit Familie und so weiter. Ja, wenn ich noch katholisch wäre, wäre es wieder perfekt. Ich bin verheiratet mit Britta, auch bekannt auf Twitter als @nanunana249. Und wir haben zwei Kinder, einmal eine 18 Monate alte Tochter und einen 4,5-jährigen Sohn. Und damit ist das Familienglück quasi perfekt. Und wir sind irgendwann mal im Jahre 2010 in den Kreis Borken gezogen, also brutal aufs Land. Und ich bin Mitbewohner des Dorfes Oeding mit gesamten 3.400 Einwohnern. Genau, zur Einordnung, wer Oeding nicht kennt, liegt direkt an der holländischen Grenze, nahe des schönen Ortes Winterswijk, wenn die Holländer sagen Winterswijk. Und Winterswijk ist in Nordrhein-Westfalen ziemlich bekannt für seinen wunderbaren Markt, speziell am Samstag. Und da kommen Tausende aus ganz Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet, zum Teil aus dem Sauerland, die hier durch Oeding durchfahren nach Winterswijk. Ja, danke jetzt mal für die Darstellung so deiner persönlichen Situation. Wann bist du denn in die Piratenpartei eingetreten? Ja, ich gehöre zu der großen 2009er-Schwemme. Aha, was war da los 2009 nochmal für die, die erst jetzt eingetreten sind? Dann fange ich doch mal besser so an, um nicht genauso zu antworten, wie das viele tun. Ich habe mich schon länger für den Chaos Computer Club interessiert und es hat viele Dinge gegeben, die mich unglaublich aufgeregt haben, wo ich die Sorge hatte, dass meine Freiheit und die berechtigte Sorge hatte, dass meine Freiheit eingeschränkt wird und dass es im Netz zu Überwachung und zu Sperren kommt, die der Demokratie nicht gut tun. Und ich komme ja auch aus der ganz ursprünglich aus der IT, aus dem IT-Bereich, deswegen natürlich auch so ein bisschen die Affinität dazu. So ein bisschen hat mich auch das Chaos Radio damals geprägt und irgendwann tauchte dann mal der Name Piratenpartei auf. Und dann waren wir auch schon im Jahr 2009 und jetzt kommt das, was die meisten 2009er sagen: Zensursula ist schuld. Ich habe Ursula von der Leyen zu verdanken, dass ich mir heute diesen ganzen Piratenstress antue. Das hat mich bewogen, Parteimitglied zu werden. Und irgendwann im Sommer 2009, Juni, Juli, August, irgendwie sowas, es war noch ein ganzes Stück vor dem Bundestagswahlkampf, wenn ich mich recht erinnere, bin ich damals, als damals noch Weseler, zu dem Stammtisch im Quo Vadis, so hieß das, aufgetaucht und habe Andi kennengelernt, unseren drogenpolitischen Menschen. Ja, Andi NRW. Andi NRW, ja. Ich wollte jetzt den ganzen Namen nicht sagen, persönliche Daten und so. Genau, wie die Datenschutzpartei. Du sagtest eben 2009 vor dem Bundestagswahlkampf. Hast du damals dich auch beteiligt an dem Bundestagswahlkampf? Ja, habe ich. Ich konnte mir das so vorher gar nicht vorstellen, nachts durch die Gegend zu fahren und Plakate aufzuhängen. Aber das haben wir getan. Also tagsüber hatten wir ja alle keine Zeit und wir haben tatsächlich Nacht- und Nebelaktionen. Ich habe da auch noch Erinnerungen an ein paar andere Piraten. Ich würde jetzt gerne Namen nennen, tue ich aber nicht. Einige davon gibt es auch heute noch. Wir sind tatsächlich nachts losgezogen und haben Wahlplakate wie bekloppt aufgehängt. Und da war aber irgendwie so ein Drive drin damals, dass man gesagt hat, egal wie, wir müssen was tun und wir werden hier vereiert als Bürger und wir müssen vor allem Aufklärungsarbeit leisten. Das war halt so die Kernthemazeit. Gab es damals schon Direktkandidaten für die Bundestagswahl? Für die Bundestagswahl glaube ich, ich weiß das nicht mehr, ich glaube nicht. Also in Wesel hatten wir das nicht. Da war das, glaube ich, kein Thema. Gut, und dann 2010, was hast du da gemacht? Ja, 2010 ging es ja dann auf die Landtagswahl zu. Da sah es dann ganz anders aus. Da hatte sich schon einiges bewegt und wir waren ja schon wieder so ein paar Zentimeter den etablierten Parteien näher gerutscht und waren der Meinung, um jetzt was zu verändern, sollten wir auch Direktkandidaten haben. Und wir hatten natürlich auch Listenkandidaten. Ich bin damals auf Platz 16 gewählt worden. Und es bot sich dann auch an, zu sagen, ich mache auch eine Direktkandidatur in Wesel. Das war aber anders, als das heute oft gemacht wird. Erst kam die Listenkandidatur, dann die Direktkandidatur. Und ich habe dann auch mit den Weselern, da gab es noch mehrere Direktkandidaten, noch aktiv gekämpft. Und damals haben wir uns unglaublich darüber gefreut, dass wir in der Presse stattgefunden haben. So in einem oder anderen Bericht bei der Rheinischen Post, so wenn man meinen Namen da mal googelt, den findet man heute noch aus der Zeit. Du hattest eben deine Frau Britta schon angesprochen, auch mit ihrem Twitter-Nick. Ist sie auch Piratin? Ja, ich glaube, ich muss Pirat sagen. Pirat, Entschuldigung. Ja, Britta legt da gesteigerten Wert darauf, dass ihr diese Geschlechterspezifikation vollkommen Wurst ist. Und deswegen, Britta sagt, sie ist einfach Pirat, männlich, weiblich ist ihr egal. Ja, Britta ist damals auch Pirat gewesen und die hat im Landtagswahlkampf 2010, ist sie da auch Direktkandidatin gewesen, wo wir heute wohnen. Das war ja bei der Landtagswahl damals total egal. Man hätte ja in München wohnen können, glaube ich, oder in NRW irgendwo, aber man kann direkt Kandidatin in irgendeinem beliebigen Ort sein. Also sie ist damals schon sehr aktiv gewesen und kann mich noch an ein schönes Radiointerview bei WMW erinnern. Das war ganz nett. Also war Britta sozusagen die erste Direktkandidatin im Kreis Borken? Die erste Direktkandidatin im Kreis Borken, ja. Schön. Und dann sagst du, von Wesel aus bist du dann umgezogen 2010 in den Kreis Borken. Ja, Britta ist schuld. Ja, also sozusagen in das Umfeld, wo deine Frau herkommt. Dann. Ja, sie hatte irgendwann mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch im Kreis Borken zu leben. Und ich habe ja beruflich schon immer das getan, was ich heute noch mache. Bin deswegen auch nie rausgekommen aus diesem Wesel und habe gesagt, unter so ein paar Voraussetzungen, wenn die erfüllt sind, ja, und die Voraussetzungen wurden erfüllt und so sind wir dann halt nach Uerdingen gezogen. Ja, dann wolltest du mal in die große, weite Welt und bist in Uerdingen gelandet. Ja, genau. Wesel mit mindestens 60.000 Einwohnern wurde mir zu klein, dann bin ich nach Uerdingen gezogen. Gut, dadurch bist du also jetzt hier in den Kreis Borken dann auch persönlich gekommen und was hast du hier als Pirat im Kreis Borken gemacht? Ja, ich habe erstmal festgestellt, dass als wir damals hier hingezogen sind, habe ich erstmal festgestellt, dass es hier keine aktiven Piraten gibt. War ja so null, gar nichts. Und ich bin dann auf die Suche gegangen und bin auch nicht fündig geworden. Und dieser blöde Datenschutz bei der Piratenpartei, der hindert einen ja daran, rauszufinden, wer noch Pirat ist. Nein, das ist natürlich alles richtig. Irgendwann bin ich dann auf Bauer Jupp und Christian gestoßen. Und Flörgi war auch dabei, direkt am Anfang, ja, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben dann angefangen, Ende des Jahres 2010 zu sagen, 2011 den ersten Stammtisch im Kreis Borken zu gründen. Aber dann bist du ja auch irgendwann. Also ich bin im Laufe des Jahres 2011 auch zu den Stammtischen gekommen und war eben erstmal Freibeuter, weil ich mir das erstmal anschauen wollte, was da so bei den verrückten Piraten abgeht. Und fand das aber durchaus sehr... Sag schon witzig. Ja, doch, das hat mir auch sehr zugetan, sodass ich dann auch gesagt habe, okay, dann kannst du das dann auch sozusagen richtig mitmachen. Ne? Aber wir haben uns dann kennengelernt, richtig, glaube ich, zur Direktkandidatenwahl 2012, ne? Genau, da haben wir uns intensiver kennengelernt. Vorher haben wir schon mal gesehen bei den Stammtischen in Bocholt und so, ne? Und aber vielleicht, was war vielleicht 2011 noch los gewesen in der Partei? Hast du da irgendwelche auch AG-Arbeit oder solche Dinge gemacht? Eine AK-Arbeit habe ich gemacht damals. Das haben wir ja mal ganz außen gelassen. Ich bin im AK Wirtschaft gewesen. Ich habe, darf ich wohl sagen, maßgeblich am Wahlprogramm mitgeschrieben, was ja dann heute noch gültig ist. Der AK Wirtschaft, der dann von Robert Stein irgendwann, das ja auch eine Person öffentliches Interesse ist, als NDL darf ich das sagen, der dann so weitergemacht hat. Das lag aber sehr lange brach. Ich wollte es jetzt eigentlich ein bisschen umschiffen, aber mein Gott, es ist ja nun mal so gewesen. Ich war so ein gutes halbes, dreiviertel Jahr 2010 aus der Nummer raus, weil meine Tochter eine sehr heftige OP hatte. Und in der Zeit hatten weder Britta und noch ich überhaupt irgendeinen Kopf für Piraten. Da waren wir raus. Das war so Mitte, Ende 2011 war das dann vorbei. Ja. Deswegen war 2011 war es dann eher, also erst zum Jahresende, dass ich wieder aktiv geworden bin. Okay. Und dann 2012, was hast du da dann fortgesetzt, deine Aktivitäten hier? Ja, 2012 war das ja so, dass der Wahlkampf eigentlich direkt im Blickfeld stand. Ja, der kam ja ziemlich im plötzlich. März überraschte uns das ja, weil die Auflösung... Harald, wir sind unvorbereitet, ja, im März. Ne? Ja, aber wie im März war die Auflösung dieses Landtages. Und, stimmt, genau. Und dadurch ist dieser Wahlkampf ja wirklich sehr überraschend über uns gekommen. Ne? Wir hatten 8 Wochen Zeit. Ich musste gerade überlegen, wann das gewesen ist, weil ich noch genau weiß, Michel rief mich damals an. Und berichtete mir, jetzt ist hier mal eben alles von vorne. Da kann ich mich noch dumpf dran erinnern. Das war im März, ja. Und ich war gerade nicht in Deutschland, das weiß ich auch noch. Ja, dann in dem Wahlkampf selber, bist du da aktiv geworden? Ja, was hast du überhaupt für die Piraten hier im Kreis gemacht? Was waren deine Aufgaben oder wofür hast du dich engagiert? Du bist ja dabei gewesen. Wir haben ja den Wahlkampf hier vorbereitet. Wir haben zusammen Plakate aufgehängt. Wir haben Infostände veranstaltet. Wir sind damals im Kreis Borken mit der Orange Pearl und Mikrofonen durch die Gegend gefahren, haben Wahlkampf gemacht. Ja, das war eine geile Nummer. Ja, das auf war, jeden Fall. Ja, das war wirklich... Ja, da muss man ja nochmal, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, weil wir ja irgendwann über Niedersachsen sprechen. Aber da muss man dem Matthias ja sehr dankbar sein, der ist damals aus Niedersachsen mit seinem Lautsprecher mobil gekommen und hatte noch die Orange Pearl am Haken. Das ist ja mittlerweile eine kleine Institution geworden, weil der fährt nur noch mit Orange Pearl am Haken im Wahlkampf seitdem. Es war eher oder mehr oder weniger ein kleines Versehen, denn er sagte ja, ich komme jetzt zu euch, wir wollen ihn haben, weil er so tolle Boxen auf seinem Auto hat. Und man dann dumm Zeug auf der Straße reden kann und sagte dann zu mir am Telefon, hör mal, ich habe die auch in Spör noch am Haken, ich bin die nicht losgeworden, irgendwie war er eh unterwegs und ich sagte, dann bringen sie doch einfach mit. Und hatte dann ja bei uns vor der Tür die Orange Pearl stehen. Jetzt muss man sagen, wir wohnen ja wirklich so ländlich, dass wir im Umkreis von 500 Metern keinen Nachbarn haben. Und von weiter Fläche sah man ja die Orange Pearl vom Haus stehen. Das Gesamtdorf Oeding hatte also wahrgenommen, der Tobias ist Pirat, wenn man es dann noch nicht wusste. Spätestens danach wusste man das. Der Pizzataxifahrer war auch sehr beeindruckt, der dann einem Abend dann hier vorbeikam. Also sie haben plötzlich festgestellt, dass Oeding doch am Meer liegt. Ja, gut. Gut, die Frage, ja, wir haben ja dann gesagt, gut, wir machen das mal mit der Orange Pearl, sind ja dann wirklich in Borken, in die Stadt, in die Fußgängerzone, in Bocholt, wirklich einfach mit diesem Boot, und Matthias ist ja auch immer schmerzfrei, wenn es ein Knöllchen gibt, dann ist es halt so, ganz schmerzfrei da reingefahren und haben natürlich für diesen Aufsehen gesorgt. Jetzt muss ich aber doch noch an die Geschichte erinnern, da wird sich Nico Kern noch daran erinnern, das war auch, das hat uns nachhaltig doch beeindruckt. Wir haben ja 2010 schon die Nummer mit dem Lautsprecher mobil gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon kennst. Habe ich von gehört, insbesondere, dass der TÜV da ein wenig ins Spiel gekommen ist. Ja. Wir sind ja losgefahren mit Enthusiasmus, diese Boxen auf dem Dach und im Mikrofon. Dann fängt man an, dummes Zeug zu reden und sagt dann so Sachen, am so und so viel so ein Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Piraten, Freiheit, Bürgerrechte, Demokratie. Wir wollen die Veränderungen und setzen damals ja den Enderhaken setzen und diese ganzen blöden Sprüche. Wir also voll motiviert mit 6, 7 Autos noch hinten dran und Piratenfähnchen. Gerade gestartet in der Stadt Wesel. Wir waren begeistert und das war super. Und dann kommt die Polizei und hält uns an. Ja, war erstmal Pause. Presse hat uns fotografiert, Piraten gestrandet, so stand es in einer Zeitung. Und der Herr vom TÜV war dann der Meinung, nicht vom TÜV, von der Polizei. Ja, den Namen habe ich sogar noch im Kopf von dem Herrn, aber egal. Den darf ich jetzt ja nicht nennen. Der war ja der Meinung, dass die Boxen zu weit herausragen und nicht ausreichend befestigt sind. Und man dürfe dann bei einer heftigen Bremsung würden die Boxen runterfliegen. Bei ordentlicher Geschwindigkeit, bei 100 km/h, hat er sicherlich recht gehabt. Und er war dann der Meinung, das müssen wir beim TÜV klären. Erstmal hat er ja gesagt, ihr dürft ja überhaupt gar nicht hier lang fahren und ihr habt ja gar keine Genehmigung. Das muss ja mal geklärt werden. Aber es gibt ja Nordrhein-Westfalen, für alle, die jetzt Bundestagswahlkampf machen, es gibt ja ein Landeswahlgesetz. In Niedersachsen ist es komplizierter. In Nordrhein-Westfalen darf man ohne Genehmigung 6 Wochen vorher mit dem Lautsprecher mobil mal richtig auf die Sahne hauen. Man kann Krach machen und da gibt es keinen Grund, da kann sich keiner beschweren. Den Auszug aus dem Landeswahlgesetz habe ich ihm dann gezeigt. Der hat wieder Rücksprache im Ordnungsamt gehalten. Jetzt kann man sich vorstellen, es hat natürlich eine ganze Zeit dann gedauert. Irgendwann hat er eingesehen, ja, das ist soweit in Ordnung und dann fing er an mit den Boxen und dem TÜV. Da er das natürlich selber nicht klären konnte, hat er dann gesagt, ja, dann müssen wir jetzt zum TÜV fahren. Wir also mit dem Lautsprechermobil hinter dem Polizeiauto her, hinten dran noch die ganzen anderen Weseler mit ihren Autos und Fähnchen Richtung TÜV. Ich hatte ihn ja gebeten, dann auch noch das Blaulicht anzumachen. Das ist ja dann doch recht piratenparteifernwirksam. Er hat gesagt, das geht nicht, er hat es aber dann doch gemacht. Also ist es aufgefallen. Und jetzt habe ich erfahren, dass der war ja eigentlich so dann ganz nett, hat aber trotzdem noch ein Knöllchen von 50 Euro an Matthias geschickt. Das weiß ich aber jetzt erst seit letztem Wochenende. Ja, ein bisschen ärgerlich. Naja, der TÜV hat zumindest auch festgestellt, auch das für die Leute, die es interessieren. Nico kam ja dann auch noch dazu in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben einen Rechtsanwalt hier auch gleich mitgebracht. Und dann sagt der Polizist, verstehen Sie was von den TÜV-Regelungen? Und Nico sagt, nö, keine Ahnung. Und es hat sich dann tatsächlich rausgestellt, dass das so weit in Ordnung war, nur eine doofe Schraube musste gesetzt werden, das haben wir vor Ort dann gemacht und damit war das erledigt. Man darf also so viel aufs Dach laden, wie man will, man muss es nur einigermaßen befestigen und alles andere liegt dann im Risikobereich des Fahrers. Also für jeden, der Boxen drauf bauen möchte, kann das tun. Gut, vielleicht noch eine Ergänzung zu deiner Arbeit hier im Kreis Borken. Du hast da hier auch eine Aufgabe übernommen als Pirat, als Pressepirat warst du doch hier. Ja, als wir gestartet haben, habe ich das gleich gemacht. Ich war dann ein kommissarischer Pressepirat und zu dem Zeitpunkt ja noch ganz alleine. Ja, wir hatten ja keinen KV und auch keine Büropiraten dementsprechend. Ja, richtig, eben gar nichts. Diesen konnten wir das ja nur kommissarisch benennen. Das ging so mit schneller Abstimmung im Mumble, deswegen kommissarisch, war aber auch eigentlich Wurst. Zur Landtagswahl war das tatsächlich für diesen kleinen Kreis reichlich Pressearbeit. Auch noch so ein Anekdötchen. Es war ja 2010, als ich dann als Vertrauensmann zu dieser Sitzung musste, wie heißt es dann beim Kreis, wenn die Parteien zugelassen werden? Kreiswahlausschuss. Ja, genau, ja. Beim Kreiswahlausschuss. Dankeschön, Harald. Beim Kreiswahlausschuss saß ich als Vertrauensmann und da sagte eine Dame von der FDP, als ich reinkam, die ich jetzt wieder getroffen habe, ach, gibt es die Piraten jetzt hier auch schon? Das war 2010. Gut, mittlerweile sieht das ja auch tatsächlich anders aus. Ich habe es ja dann wieder erlebt, wir haben uns wieder getroffen, 2012. Da war sie nicht mehr überrascht, dass wir da waren. Ich war überrascht, dass sie noch da war. War ja nicht zwangsläufig zu dem Zeitpunkt so, dass die FDP überhaupt einzieht. Ja, ich denke mal, das mit der Pressethematik ist insofern ja auch wichtig, weil für den Wahlkampf und auch für die Außendarstellung der Piraten sind die Pressemitteilungen und auch ein guter Kontakt zur Presse ja eine ganz entscheidende Voraussetzung, dass man eben auch in der Breite wahrgenommen wird, auch bei den Zielgruppen, die uns nicht unbedingt wählen. Und da hast du ja eine Menge Dinge gemacht und hast eben auch nachweisen können, dass wir hier im Kreis Borken auch sehr gut in die Presse reinkommen, was ja im Moment relativ schlecht gelingt im Moment, aber bei uns im Regionalbereich. Ich wollte gerade sagen, da ist der Unterschied. Regional ist das relativ einfach. Ja. Wenn wir bundesweit so agieren könnten, wie wir da regional agieren, dann wäre das eine tolle Sache, aber so einfach ist es nicht, denn es gibt nun mal Magazine, die berichten halt, was sie gerade berichten wollen und die suchen sich dann ihre Parameter so zusammen, damit der Bericht einigermaßen passt und das muss nicht unbedingt der großen Wahrheit entsprechen. Und man entwickelt aber natürlich auch ein gewisses Know-how und ein Fingerspitzengefühl, wie man mit den Journalisten umgehen muss, damit sie das Ganze auch ernst und wahrnehmen. Ne? Ja, natürlich. Aber ich glaube, dass jedem, der ein bisschen Pressearbeit macht, dem geht das so, dass man dann noch ein bisschen Vorsicht walten lässt. Gelingt auch nicht jedem Piraten, muss man ja auch mal erwähnen, da an einigen Stellen auch mal den Mund zu halten. Aber zumindest ist mir da bisher noch nichts schiefgegangen, aber... Ja, du sagtest eben, Podcast ist dein Ding, deswegen reden wir hier auch miteinander auf die Art und Weise. die Podcast-Aktionen könntest du vielleicht auch mal ein bisschen näher benennen. Ja, das liegt ja nun mal daran, dass ich selber Podcast-Konsument bin. Das ist aber auch schon eben, was war das? Ich hatte es ja eingangs gesagt, so CCC-Zeiten, als ich mich sehr dafür interessiert habe, was der Chaos Computer Club so treibt, mache ich heute übrigens immer noch. Da gab es ja das Chaos Radio, das war damals auch wirklich noch chaotisch. Das macht es aber sympathisch. Und das habe ich mir angehört und bin dann auch mit den Gerätschaften aufgestiegen, so dass man es pragmatisch hören konnte und habe dann halt irgendwie verstanden, dass ja das ein ganz neues Zeitalter einleitet. Früher hat man ja gesagt, gut, da ist ein Radiosender und den kann man hören. Und eine Privatperson kam mir nicht auf die Idee, ja, ich mache jetzt mal einen Radiosender. Das geht ja mal einfach nicht. Unabhängig, selbst wenn man die finanziellen Mittel hat, kann man nicht einfach mal eben so eine Frequenz mal eben so kriegen. Und der Podcast, das wird dann so gewesen sein, 2006, so um den Dreh, ne? Stimmt, als gerade die Piratenpartei gegründet wurde. Da habe ich dann auf einmal gesehen, man kann so ein Ding ja selber machen. Also man braucht auch gar nicht viel dafür. Technik, ein paar Euro 50 und dann kann ich da reinquatschen. Und hätte man früher gesagt, ja wie das, dann kann ja jeder einfach sowas machen. Das geht ja nicht. Natürlich geht das. Es geht ganz toll. Ich habe viele Podcasts kommen sehen und auch wieder gehen sehen und da filtert sich dann auch schlussendlich die Qualität und die Qualität definiert sich im Wesentlichen über die Anzahl der Hörer. So muss man es einfach mal plump sagen. Nicht unbedingt über die Tonqualität oder irgendwelches anderes, sondern das, wie viele Leute sind bereit, sich das Zeug anzuhören. Und so habe ich dann halt irgendwann später entschieden, das allerdings rein aus Piratensicht, ich möchte einen eigenen Podcast machen, wo ich mich selber bewegen kann mit meiner Meinung. Und bei deinem eigenen Podcast, den hast du ja unter dem Titel Piratenwagen mehr Demokratie, .de präsentiert, wenn ich das richtig erinnere. Stimmt, ja, die Domain habe ich mal registriert. Ja. Ja. Und jetzt machst du aber doch auch andere Podcasts, noch über deine eigenen hinaus, ne? Ja, das war jetzt übrigens nicht abgesprochen, aber danke, dass du die Frage stellst, klar. Ich bin dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, mit dem Podcast, das lief tatsächlich ganz gut an. Ich habe unheimlich viel Feedback bekommen und habe festgestellt, dass der Riesenvorteil ist für mich, weswegen mir das so viel Spaß gemacht hat, dass ich sehr viele Leute kennenlerne und auch in der Partei sehr viel mitbekomme, was ich so nicht mitbekommen hätte. Oder zumindest nicht so leicht. Ne? Man hat ja keinen anderen Zugang als andere, aber man steckt in vielen Dingen tiefer drin. Und so war ich der Meinung, dass die Piratenpartei, in dem Fall NRW, auch einen Podcast brauchen könnte. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich auf die Idee kam, und das ist ja gar nicht so lange her, die Idee ist, glaube ich, so aus April, Ende April 2012. Genau, im Wahlkampf. Da war es ja mit Podcasts immer ganz mau. Also es gibt da immer noch Pipapo, da sind die neuesten Folgen aus dem Jahr 2009. Wenn man bei dieser Apfelfirma in dem Programm nachguckt, das habe ich damals fast ausschließlich genutzt. Heute gucke ich auch ein bisschen ein paar andere Sachen an, weil ich ja immer auch verbreiten möchte. Aber damals war es nur diese eine. Und dann habe ich festgestellt, Piratenpartei, ja, was kommt denn da? Bisschen Wahlprogramme hier, aber es gab zu dem Zeitpunkt nichts, was wirklich regelmäßig produziert. Bis auf Einzeltäter gibt es da heute und das Krähennest, da hat man den Namen genannt, auch nichts. So habe ich das im April dann habe ich dann entschieden, du möchtest gerne Mitglied der AGÖA werden. Habe das auch in der ersten Sitzung gleich vorgeschlagen, dass ich das gerne machen würde. Und so wie es bei den Piraten läuft, sagte Achim, ja, finde ich auch, dass wir es brauchen, mach mal. Deswegen mach mal wurde dann, dass sich sofort der Bernd und damals der Klaus gemeldet haben und wir drei haben dann gestartet. Ja, und das hat dann, glaube ich, ungefähr eine Woche gedauert und dann gab es den Podcast-Feed und seitdem würde ich mal sagen, steigende Zugriffszahlen. Ja, ja, also ich muss auch sagen, in Mumble hört man das in fast jeder AK- oder AG-Sitzung, dass die gerade einen Podcast gemacht haben im Krähennest oder dass sie einen machen wollen oder dass sie einen machen sollten. Also das ist durchaus in der Partei ein Instrument gewesen, um Themen auf eine einfache Art und Weise anbieten zu können, eben barrierefrei im Sinne von eben überall zugreifbar, überall hörbar und eben im Endeffekt dann auch für Blinde nutzbar und so weiter. Deswegen sage ich ja, das ist ein Thema immer wieder, das ist ja keine Leistung jetzt von uns dreien damals gewesen und dann der weiteren, die ja dazugekommen, das Team ist ja sehr schnell gewachsen, sondern die Leistung eben ist nicht durch die Leute, die den Podcast machen, sondern einfach durch den Bedarf ist der Erfolg, den das Krähennest gehabt hat, einfach da gewesen. Denn sonst gibt es ja kaum solche Möglichkeiten und ich bin nur der Meinung, dass sowas nur dann funktioniert, wenn man das konsequent durchzieht und man auch immer wieder Episoden präsentiert. Ein Podcast, der dann 4 Wochen lang nichts liefert, der wird auch nicht so aktiv gehört. Aber das ist so meine Einschätzung. Ja. Ich weiß noch aus der Anfangszeit, ich war ja auch für ein bisschen Usability mit dabei gewesen. Da hatten wir ja so die Vorstellung, dass wir vielleicht so ein, zwei Podcasts die Woche oder zumindest 3, 4 im Monat schaffen. Und wenn ich das mittlerweile sehe, haben wir ja eine Schlagzahl, die ist zum Teil bei 4 bis 6 am Tag. Ne? Ja, das liegt aber auch, ja, das kann passieren. 4 bis 6 am Tag sind es jetzt ist nicht so oft, aber kommt durchaus vor. Ja. Wir haben ja verschiedene Formate. Wir haben ja einmal, dass wir sagen, das Krähennest ist ja auch nicht ein Podcast. Es gibt einen Hauptpodcast. Für die, die es nicht wissen, will ich das dann nochmal eben ein bisschen erklären. Dann gibt es noch Krähennest Meeting, der Sitzungspodcast. Es gibt auch noch Krähennest PM, Pressemitteilung. Wir haben es ja aufgeteilt. Und es sind ja auch im Krähennest Leute, die sich wirklich konsequent darum kümmern, regelmäßig die Pressemitteilungen zu sprechen, Barrierefreiheit. Übrigens, wenn man auf der piratenpartei.de Seite guckt, da bin ich doch ein bisschen stolz drauf. Da haben wir auch einem, dem Motorradblogger, zu verdanken, dass es ein Plugin gibt. Das heißt, wenn unsere Leute die Pressemitteilungen sprechen, sind sie barrierefrei nach wenigen Minuten auf der Bundesparteiseite verfügbar. Und das sind natürlich alles Sachen, die Spaß machen. Das hat natürlich sehr gut funktioniert. Und wenn man das Team mal ein bisschen näher kennenlernen will, dann hört man sich die Spelunken-Cast an. Ja, da war das. Ja, das hat, wir hatten ja den Klaus, der hat ja die ganzen Intros gemacht und ich habe ihn ja schon dafür gehasst. Wir haben ja auch das Grundsatzprogramm vertont. Und ich habe mir dann angehört, was die Kollegen gesprochen haben. Ich habe mir dann angehört, was ich so gesprochen habe. Fand das ganz gut. Dann habe ich das Kapitel von Klaus gehört und habe mir erstmal eine E-Mail geschrieben, weil ich das unverschämt finde. Also, der redet uns ja dann alle immer in Grund und Boden. Das ist übrigens die Stimme, die er immer am Anfang, am Ende der Podcasts hört. Er macht ja selber keine Podcasts, weil er mal gesagt hat, er könnte es nicht vertragen, wenn jemand anderer Meinung wäre. Das ginge nicht. Sicherlich nicht ernst gemeint, aber er hat das mal gesagt, fand ich ganz witzig. Ja, das finde ich auch eine ganz tolle Geschichte, die wir auf jeden Fall auch weitermachen sollten. Vielleicht noch ein paar Sätze. Du hast ja eben dich mit deiner persönlichen Situation vorgestellt. Was machst du beruflich? Ja, ich bin selbstständig, aber eben nicht nur selbstständig, sondern auch Unternehmer. Ich mache da ein bisschen einen kleinen Unterschied. Ist eine etwas andere Situation. Als Selbstständiger bin ich für mich alleine verantwortlich, als Unternehmer auch für ein paar mehr Leute. Und wir sind ja kein Konzern, aber alles in allem sind wir so 10 Leute, die da so täglich ihre Arbeit verrichten. Und bist du der alleinige Unternehmer dieses Unternehmens oder wie ist das aufgebaut? Nein, ich habe noch einen Geschäftspartner und wir machen das, wir sind gestartet 1993 damit, also gerade so mit abgeschlossenem Abitur und eigentlich wollte ich ja studieren. Und ihr wart sozusagen die klassischen PC-Garagenunternehmer. Ja, das war damals auch das Bild, was die Leute immer hatten, das war tatsächlich so, ja. Ja, wir hatten keine Garage, sonst wäre ich ja Millionär geworden, wie Bill Gates. Neben einem Heizungskessel haben wir angefangen. Bei der Familie meines Kompagnons, das weiß ich noch sehr gut. Und wir sind dann irgendwann mal aufgestiegen ins Obergeschoss. 1993. Mai 93 haben wir einen Gewerbenachweis, der heute noch gültig ist. Damals noch mit Stempel und D-Mark drauf. Also ein paar Jahre gibt es ihn schon. Was würdest du aus deiner Unternehmertätigkeit auch mitnehmen im Sinne deiner Kompetenzen auch für den Bundestag? Ich behaupte, dass ein selbstständiger Unternehmer in der Lage sein muss, ein paar Dinge zu können. Er muss organisieren können, er muss komplexe Zusammenhänge begreifen können, er muss was von Personalführung verstehen, er muss ein bisschen was von wirtschaftlichen Zusammenhängen verstehen. Und da wären schon einige wesentliche Dinge genannt, die ein Unternehmer mitbringen muss. Und ich sage jetzt mal, niemand ist geschützt vor einer Pleite oder Insolvenz und das ist auch nicht immer zwangsläufig wirtschaftliche Erfolgslosigkeit, die dafür verantwortlich ist. Aber ich habe sowas noch nicht erleben müssen und deswegen behaupte ich mal, dass in den jetzt fast 20 Jahren ich irgendwas nicht ganz falsch gemacht habe in dem Geschäft. Ja, und ich sag mal, die Personalführung ist ja insofern auch wichtig, weil man ja auch im Bundestag Mitarbeiter hat. Und wenn man die Personalführung vorher schon gut kann, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, wie man damit entsprechend souverän dann umgehen kann. Ne? Ja, wir sprechen ja in der Partei immer von wie gehe ich mit Trollen um, das ist so eine typische Kandidatenfrage. Und es gibt so ein paar einfache Regeln in der Personalführung, die mit Umgang zu tun haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich erstmal eine Frage stelle, bevor ich lospolter. Wenn mich ein Sachverhalt stört, dann gehe ich hin, frage, ob das stimmt. Das machen viele Piraten auch, aber eben nicht alle. Es gibt eben auch genug, die hingehen und sagen, Gewehr anlegen, schießen, und dann fragen wir, ist die Kritik überhaupt berechtigt? Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ich eine Kritik äußere, dann suche ich erstmal das persönliche Gespräch, auch ein wesentlicher Faktor. Wenn ich die Leute immer brüskiere, und deswegen greife ich jetzt die Dinge raus, die eine Parallele zur Partei sind, wenn ich mit jemandem total unzufrieden bin, dann versuche ich das erstmal persönlich zu klären, bevor ich einen öffentlichen Angriff auf versammelter Mannschaft mache. Das gehört in der Personalführung zu den Kardinalsfehlern, einen Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft zurechtzuweisen. Gut, jetzt machen wir hier natürlich kein sozusagen Unternehmenspersonalführungsseminar, von daher vielleicht einmal auf einen anderen Punkt nochmal um. Ja, okay, ich wollte noch ein bisschen die Parallelen so ein bisschen ausstellen. Ja, das ist durchaus sinnvoll, das auch zu sagen, aber vielleicht nochmal zur Präzisierung. Wir haben ja eben so locker schon mal über die Garage und den Heizungskeller gesprochen. Ja. Naheliegend in der Piratenpartei ist deine Firma ja was mit Hardware, Software, irgendwelchen Dingen zu tun hat. Im IT-Bereich, PC, und was ist das genau, was du da machst? Gut, dann will ich dir ein bisschen genauer erzählen, was wir so machen. Also das hat ja auch eine organische Geschichte. 1993 haben wir irgendwann tatsächlich mit Hardware angefangen. Wir haben tatsächlich Schrott gekauft, zusammengebaut und wieder veräußert. Das war aber nur so, waren die ganz groben Anfänge. Also Schrott heißt gebrauchte Computer, oder? Ja, ich habe es jetzt Schrott genannt, ja. Gebrauchte Computer, die wir dann aber eben als gebraucht auch wieder verkauft haben, wieder zusammengebaut haben, wir haben Reste aufgekauft, allerdings natürlich in einer Dimension, die aus heutiger Sicht sehr überschaubar ist. Dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen das aber mit neuer Ware und wir machen Netzwerktechnik, wie das sicherlich auch viele andere selbstständige Unternehmen in der Piratenpartei gemacht haben. Und dann kam, weil das mehr so mein Ding war, die Software dazu. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir wollen gerne Software fürs Handwerk machen. Das war dann so mein Steckenpferd, Vertrieb. Wir haben ein recht großes Gebiet betreut und haben eine fertige Software gekauft. Und daraus wurde dann irgendwann eben das Softwaregeschäft und Netzwerkgeschäft. Dann haben wir irgendwann, sind wir doch wieder dazu gekommen, dass wir parallel wieder in größeren Mengen gebrauchte IT eingekauft haben. Das hat mein Kompagnon dann so betrieben. Ich blieb so mehr so im Softwarebereich, haben dann unsere eigene Software irgendwann auf den Markt gebracht. Und dann gefiel mir das so gut mit dem Used IT-Bereich, dass ich da immer mehr so den Kern gesehen habe. Das war so, ich sag mal 2004. 2005 lief so die Tendenz in die Richtung, so dass es irgendwann dazu gekommen ist, dass ich gesagt habe, dieses Dienstleistungsgeschäft, wie wir das viele Jahre gemacht haben, das gefällt mir so gut eigentlich nicht mehr. Und heute machen wir 50% Used IT. Und auch wenn wir aus der IT-Branche kommen, und da spielt auch die Software eine Rolle, denn alles das, wie wir es machen, basiert auf dem Zeug, was ich irgendwann mal programmiert habe und heute weiterentwickle. Wir betreuen auch noch Softwarekunden, aber nicht mehr so. Wir akquirieren nicht mehr aktiv. Naja, aber jedenfalls ist es heute so, dass wir sagen, wir sehen unser Geschäft eben nicht nur im Computerhandel, wir gehen auch mit den anderen 50% kaufen wir im Restposten auf und gehen auf Auktionen und ersteigern Ware, und da kann es auch daneben passieren. Deswegen sage ich immer, wir verkaufen Computer, Rotwein und Kettensägen. Da ist alles dabei. Also wir sind fies vor nichts. Wir leben davon. Hast du den Radberg ausgestattet mit der Kettensäge dann? Du flachst. Er hatte ja tatsächlich ein Problem, weil er Sorge hatte, Urheberrechte zu verletzen. Und deswegen habe ich ihm angeboten, ich habe im Bestand noch Kettensägen, und wir fotografieren unsere Artikel ja. Die werden ja auch wirklich hübsch ausgeschnitten alle, und da habe ich ihm ein Kettensägenfoto zur Verfügung gestellt. Aber ich glaube, er hat es bis heute nicht benutzt, weil ihm die Marke, glaube ich, nicht gefiel. Also es war auch eine No-Name-Kettensäge, das fand er nicht so gut. Aber stimmt, ich habe Radbett tatsächlich eine Kettensäge da zur Verfügung gestellt. Nein, wir arbeiten mit einem System, wir kaufen das Zeug und haben sehr lange Geduld und sagen einfach, irgendwann kommt einer und kauft es. Das ist sicherlich ein Kernprinzip. Und meine Software geht hin und senkt Preise automatisch, sodass wir uns um Markenwerte nicht kümmern müssen. Und vom Business her betreibst du das über eBay, ne? Ja, auch. Jetzt haben wir Werbung gemacht, ne? Monopolistischen Verein. Ja, das tun wir, und ich tue es nicht mit Freude, aber da sind wir ein Stück abhängig, das muss man ganz klar so sagen. Aber wir haben natürlich auch eben eigenes System. Aber das ist tatsächlich so dieser Auktionshandelanbieter, diese Plattform, da kommen wir leider nicht drum rum. Da bieten wir relativ viel an, das ist wohl so. Vielleicht nochmal jetzt zu der Zeit, die jetzt dann vor uns liegt, ganz unabhängig mal davon, welchen Listenplatz man erreichen kann. Wie stellst du dir den Wahlkampf vor jetzt für die Bundestagswahl? Also klar, ich will auch mal über den Listenplatz sprechen, klar wünsche ich mir, dass ich, das macht glaube ich nahezu jeder, der kandidiert, fände es natürlich toll, wenn man recht weit vorne landet, aber wenn es nicht so ist, dann geht die Welt nicht unter. Denn ein Listenplatz, und das wünsche ich mir schon, dass ich auf einem Listenplatz lande. Und das spielt ja dann für meinen Wahlkampf schon eine Rolle. Denn mit einem Listenplatz, das habe ich 2010 ja schon festgestellt, spielt man für die Presse eine Rolle. Und das würde, wenn es denn für einen Vorderen nicht reicht, auf jeden Fall schon mal für den Kreis, in dem ich hier tätig bin, im Kreis Borken, würde das ein Vorteil, wenn wir einen Listenkandidaten in dem Fall mich hätten, der hier aktiv Wahlkampf macht. Und deswegen spielt eben die Platzierung da, also die Kandidatur spielt dafür schon eine Rolle. Ja, wie stelle ich mir den Wahlkampf vor? Wir arbeiten ja gerade in Kombination mit der Fraktion an Kernthemen. Wir haben die Fraktion, mit der wir jetzt anders agieren können, als wir das 2010 konnten. Die Fraktion gibt uns die Möglichkeit, auch durchaus Themen und Positionen zu beziehen, die wir leichter ableiten können aus unserem Wahlprogramm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man ein paar Kernthemen erarbeiten muss. Und ist nichts Beton und nichts hart, aber es hat ja schon Gespräche gegeben, wo wir dann festgestellt haben, dass nach derzeitiger Sortierung sind Themen, also Bildung ist ein Thema, das ganz vorne platziert ist, darunter Inklusion. Und das nächste Thema haben wir dabei die Energiewende und da noch untergeordnet ÖPNV. Und man hat gesagt, Open Government ist ein Thema und das sind Dinge, die man gerade in der Pressearbeit, im Wahlkampf, und jetzt spreche ich eben von ganz NRW und nicht nur vom Kreis Borken, immer nach vorne kehren sollte. Das heißt aber nicht, dass andere Themen wie Kommunalpolitik oder die Drogenpolitik auch eigentlich ein Riesenthema, keine Frage. Wir haben ja gerade diese ganzen Kommunaldaten bekommen, das ist sicherlich alles hochinteressant. Aber wir brauchen für den Wahlkampf Kernthemen, mit denen wir tatsächlich auf eine Frage hin. Sie haben ja kein Programm, was wollen Sie denn erreichen? Da muss eigentlich dann von jedem Piraten sofort die Aussage kommen, das sind unsere Kernthemen und da wollen wir hin. Und das sollte möglichst einheitlich kommen. Man kann dann über alle weiteren Themen auch noch sprechen. Ich persönlich bin da auch der Meinung, dass Drogenpolitik ist ein Ding, was ich lieber vor Open Government sehen würde, weil ich mal jetzt behaupte, liebe Schwiegermutter, du hörst es wahrscheinlich nicht. Wenn doch, verzeih mir, aber wenn ich meiner Schwiegermutter sage, ja, wir Piraten setzen uns für Open Government ein und dann sagt die, ja, ich spiele dieses Computerspiel nicht. ja, das ist so. Ja, genau. Also für die Offliner ist das natürlich eine Welt, die ihnen nicht so nahe liegt. Ja. Wenn da noch Einfluss zu nehmen ist, dann würde ich vielleicht gerne noch die ÖA-Kollegen und oder die Fraktion überzeugen, dass Open Government vielleicht... Ja, ich denke, wichtig ist, das nennen wir ja dann Agenda-Setting, dass wir mit diesen Themen auch wirklich eine Möglichkeit haben. Du bist ja involviert, genau. Ja, dass wir eine Möglichkeit haben, tatsächlich Themen so zu besetzen, dass wir auch mit im Sinne der anderen Wettbewerberparteien tatsächlich die ein wenig vor uns hertreiben und ihnen zeigen, dass die Piraten eigene Themen haben und nicht nur die anderen, aufnehmen als Agenda-Surfing. Ne? Ja, es gibt ja auch noch Themen, die ich für sehr wichtig halte, die auch in den Kernthemenbereich fallen. Also GEZ ist zum Beispiel ein Thema, wo ich der Meinung bin, dass das im Moment sehr vernachlässigt wird. Ich habe ja schon geschrien, aus der Bundespresse kam jetzt ja die Meldung, dass wir gegen die zentrale Sammlung von den Daten, die GEZ dann sammelt, sind. Aber das ist nur ein Punkt. Und wir haben allerdings im NRW-Wahlprogramm Sachen drinstehen, dass wir die Haushaltspauschale begrüßen. Das ist aber unter anderen Voraussetzungen entstanden. Das darf man nicht vergessen. Deswegen wird jetzt schnell gesagt, nee, da können wir gar nicht auf den Zug aufspringen, weil wir das ja begrüßt haben. Ja, wir haben es begrüßt, aber wir haben es nicht unter den Voraussetzungen begrüßt, wie es jetzt zum Tragen kommt. Zentrales Melderegister ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass zum Beispiel die Bäckerhotels als Unternehmer mitbezahlen müssen und. Ich will jetzt nicht lange über GEZ reden, aber das ist sicherlich ein Punkt, wo wir sagen, da können wir im Wahlkampf natürlich mit punkten. Und dann gibt es noch zum Beispiel ein Thema, und dann will ich auch vielleicht gleich nicht aufhören, sonst rede ich gleich eine Stunde. Nebeneinkünfte, da habe ich so eine Idee, was wir im Wahlkampf machen können. Da sollten wir ganz, ganz heftig aufspringen. Und das Thema Nebeneinkünfte und Transparenz wäre ohne die Piratenpartei nicht so weit vorne. Wir lassen es so nur von den anderen Parteien jetzt wegnehmen. Wir sagen zwar immer, die sollen unsere Ideen ruhig kopieren, das ist ja das, was wir wollen. Die setzen es aber nicht um, aber verkaufen es als ihre Wahlthemen. Und das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollten ja die Veränderung. Dann vielleicht nochmal zu dem Wahlkampf an sich. Die Standardvariante, die ja auch alle anderen Parteien Politik 1.0 nutzen, ist ja Infostände, Plakate aufhängen, Flyer drucken. Das machen wir natürlich auch. Aber was darüber hinaus ist dir wichtig, damit wir eben auch unsere Politik 2.0 auch im Wahlkampf sichtbar machen? Jetzt muss ich gestehen, dass ich jetzt gerade nicht weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja, aber es gibt natürlich die Aktion, Social Media. Ja, einmal die Aktion mit der Orange Pearl, dass man die. Ja, gut, okay. Kreativwahlkampf sozusagen. Genau, das ist der Punkt. Kreativwahlkampf, das ist natürlich ein Punkt. Die Orange Pearl ist so ein Beispiel, aber das ist ja Wahlkampf 05 quasi. Also man hat ja in den 70ern ist man, glaube ich, Lautsprecherwagen rumgefahren und hat Werbung für Parteien gemacht. Deswegen ist das ja retro geil. Ja. Muss man ja ganz klar sagen. Auch weil es natürlich auch riesig Spaß macht. Also das haben wir jetzt ja gerade gemacht im Niedersachsen-Wahlkampf. Ich bin letztes Wochenende bin ich in Niedersachsen gewesen und habe das Ding mit Matthias wiederholt gemacht und es hat natürlich wieder riesen Laune gebracht. Wir sind wirklich ständig fotografiert worden. Die Kameraaufnahmen hat es gegeben und unsere Sprüche waren natürlich, es wird ja immer schlimmer mit der Zeit, wenn man so einen ganzen Tag im Auto sitzt, dann artet das irgendwie. Ich habe mal eine Aufzeichnung davon. Ich weiß aber nicht, ob die Öffentlichkeit das hören sollte. Ich denke überhaupt auch wieder ansetzen bei dem Podcast, den wir ja gerade machen. Gerade diese Medien, Podcast, YouTube, können wir als Piraten natürlich viel intensiver einsetzen als die anderen Parteien, die sowas über eine Wahlkampfzentrale immer abstimmen müssen. Das haben wir ja hier im Wahlkampf im Kreis Borken schon getan. Genau, da haben wir schon begonnen, aber das kann eben auch Vorbild sein, denke ich, für viele andere Kreise, dass man sehr intensiv nutzt und eben wirklich mit piratigem Mandat jeder, der irgendwie was macht, veröffentlicht es auch. Das ist genau der Punkt. Jeder sollte hingehen und genau das tun. Wir können nicht unseren Wahlkampf mit dem Internet gewinnen, wir können aber das Internet für unseren Wahlkampf nach wie vor nutzen. Tun wir ja sowieso, aber die Medien, weil du es jetzt ansprichst, sind sicherlich ein zusätzlicher Weg, den die Leute auch nutzen können. Und dann sollten auch viele Piraten einfach mal diesen Perfektionsanspruch mal liegen lassen. Man muss nicht eine riesen tolle Kamera haben und was weiß ich was veranstalten, am besten noch ein Drehbuch schreiben. Man kann natürlich auch Leute auf der Straße interviewen mit seinem Handy. Und das, was heute an Qualität dabei rauskommt, ist wirklich schon echt ordentlich. Man kann es veröffentlichen und wenn es nur einigermaßen unterhaltsam und witzig ist, und das kriegt man ein bisschen Musik ja auch immer hin, dann verbreitet sich sowas auch. Und wenn man das vielleicht noch gemeinsam auch über den NRW-Kanal gesamt macht, kann man natürlich dann mit so einem NRW-Twitter-Account auch viral viel besser verbreiten, als wir das als alleine im Kreis Borken könnten. Deswegen auch da ein Aufruf an alle Piraten, da können wir jede Unterstützung gebrauchen und fragt die Leute vom Krähennest, da sind alle bereit, da zu helfen. Wie es so ist bei den Piraten, einfach mal machen. Und Ziel ist zum Beispiel, wenn wir das nachher schaffen, bei all diesen Möglichkeiten irgendwas abzurufen und sich anzuschauen, wenn wir da zwischen 50% und 70% aller verfügbaren Geschichten bei den Piraten hinkriegen, haben wir die anderen Parteien da schon ziemlich abgehängt und in der Szene, die sich sowas angucken, kommen wir dann auch garantiert deutlich besser vor, was nachher die Zustimmung angeht, auch Piraten zu wählen. Ne? Also man muss einfach sagen, jeder Klick ist ein Gewinn. Das muss man, auch wenn es dann auch wieder Piraten sind, die es anklicken, dann hat es hat immer eine Auswirkung. Wir signalisieren, dass wir da sind. Und deswegen glaube ich, dass das eine wesentliche Rolle spielt. Ja, und das sind eben Sachen, die man auch hervorragend über Twitter und die anderen Social Medias verbreiten kann, über Facebook und was es alles gibt, Identica und dementsprechend sind wir dann dort auch garantiert. Also da müssen wir eh die Wahlsieger sein. Die Lufthoheit sozusagen. Ja, also ich finde, wenn man Internet-Umfragen macht und dann müsste eigentlich rauskommen, dass die Piraten also die absolute Mehrheit im Parlament hätten, wenn das Internet nutzen. Also das ist unser Wohnzimmer. Oder ja. Wie sagte ich letztens einen und anderen Zusammenhang, wenn es nicht sogar unser Klo ist. Ne? Vielleicht nochmal eine Frage, wenn jetzt tatsächlich du in die Ebene der aussichtsreichen Listenplätze kommst, wenn wir die 5% holen würden, dann gibt es ja eine Fraktion in Berlin und in die Fraktion kommen dann Piraten aus verschiedenen Bundesländern. NRW ist ja zum Glück eins der größten Bundesländer, was speziell die Einwohnerzahl angeht, das größte Bundesland, sodass bei einer Fraktion wir ca. 20% der Abgeordneten auch stellen werden. Wie stellst du dir das vor, wie diese Fraktion sich bilden kann und wie man das vorbereitet, dass eine Fraktion auch möglichst schnell effektiv wird und eben auch eine gute Außendarstellung gegenüber dem Bürger und der Basis dann auch bekommt? Also in der Kommunikation? Also das ist jetzt auch keine Neuigkeit, die ich da verbreite, aber es muss tatsächlich so sein, dass die Fraktion die Möglichkeit hat, sich bei allem Transparenzwunsch, und da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, das ist ja eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz muss sich da ein Team bilden. Wir haben das in NRW jetzt gerade gesehen, die Fraktionen gibt es ja offen zu, das ist auch sicherlich nicht schön, dass man sagen muss. Aber da sagen einige Abgeordnete selber, so das Vertrauen untereinander fehlt da so ein Stück, weil man nie die Gelegenheit hatte, sich vertrauen zu können. Ja gut, der Wahlkampf war natürlich alles auch sehr... War eine ganz andere Hausnummer, kann man gar nicht vergleichen. Wir haben jetzt ungefähr fünfmal so viel Zeit, wie wir bei dem ganzen NRW-Wahlkampf insgesamt hatten, wenn man jetzt den Abstand zu September 2013... Das heißt, die Abgeordneten haben jetzt eine Chance... auch gemeinsam Wahlkampf zu machen, in welcher Form auch immer. Nicht alle zusammen, weil ja alle über Deutschland verteilt sind, aber das halte ich für den wesentlichen Punkt, dass gegenseitig Vertrauen aufgebaut wird. Und da wird es ja eben auch verschiedene, das werden wir nicht vermeiden können, es wird Flügel geben. Also da ist jetzt ja schon klar, dass Leute ganz vorne auf Listenplätzen sind, die sich mit anderen vorderen Listenplätzen nicht so gut verstehen. Und da ist es ja am Ende egal, ob einer auf Platz 1 oder auf Platz 10 auf der Gesamtliste landet. Der Einfluss ist dann der gleiche. Und da wird es natürlich Schwierigkeiten geben. Und wenn sich die Abgeordneten aber gegenseitig ein Grundvertrauen entgegenbringen, dann wird es natürlich einfacher. Und dann muss man aber eben ein bisschen erklären, wo das Problem da mit dem Vertrauen liegt. Wenn das ist aus dem Leben. Was war Paul? Ja, wie es so ist, wird man manchmal durch so ein Telefon unterbrochen. Genau. Also wir waren ja gerade bei dem Thema der Fraktionsbildung. Da gibt es ja die Stichwort Bundesbarcamp. Würdest du an sowas teilnehmen? Ja, natürlich, klar. Also ich wollte noch eben gerade sagen, warum ich das für so wichtig halte. Das Vertrauen spielt deshalb eine Rolle, weil wir Piraten uns auf Kernthemen auch erstmal konzentrieren müssen. Im Landtag sehen wir, bei ungefähr 250 Abgeordneten haben wir 20 Piraten. Und die 20 Piraten haben in der Vergangenheit alle Themen beackert. Und da findet ja gerade ein Umdenken statt, wo man sagt, wir müssen vielleicht keine Pressemitteilung rausgeben zur Winterreifenbestellung der Polizei. Das muss nicht unbedingt sein und da liegt es auch ganz genau. Wir müssen uns mit den Themen beschäftigen, wo wir Ahnung von haben oder uns ausreichend Wissen aneignen können. Und dann muss das Vertrauen der Kollegen da sein, dass diejenigen, die sich mit einem Thema befassen, dass das auch vernünftig läuft. Und da kann man sich nicht in alle Themen einarbeiten. Und mit diesem Wissen sollte sich auch die Bundestagsfraktion bilden. Deswegen ist es so wichtig, dass die Leute sich gegenseitig vertrauen. Genau, und die Bundesbarcamps, die würden eben eine Möglichkeit bieten, dass auch schon bevor im Endeffekt die Wahl stattgefunden hat, dieses Vertrauen aufzubauen, auch um dadurch auch eine authentischere Außenwirkung schon hinzubekommen und eine Glaubwürdigkeit, dass die Piraten da auch hingehören und nicht eben nur debattieren. Ne? Richtig, genau. Ja. Ja, wunderbar. Das ist schon mal ein weites Feld. Gibt es noch was Konkretes, was du loswerden willst? Ja, vielleicht sprechen wir noch so ein bisschen über die Wünsche, die ich auch an die Fraktion habe, die sich da bilden soll. Okay. Die Wünsche, die habe ich vollkommen egal, ob ich einziehe oder nicht. Und vielleicht da kann ich auch mal eben meine persönliche Einstellung äußern. Darauf darf man mich dann auch festnageln. Ich habe das in der NRW-Fraktion an mindestens zwei Stellen erlebt. Sprechen wir von dem Nichtraucherschutzgesetz. Da haben die Piraten ja einen Antrag der SPD geklaut. Das will ich jetzt gar nicht groß bewerten. Das Entscheidende ist aber, dass es da eine nicht öffentliche Sitzung gab. Und die nicht öffentliche Sitzung wurde auch nicht aufgezeichnet. Und es wurde argumentiert. Mittlerweile sehen das ja auch innerhalb der Fraktion viele anders. Aber es ist nun mal so gewesen. Es geht mir nicht darum, jetzt über die Fraktion herzuziehen, dass die ja da alles Mögliche falsch gemacht haben. Und ich will mich auch nicht dazu erheben, dass wenn ich dabei gewesen wäre, dass ich alles richtig und besser gemacht hätte. Aber genau diese Sachen sind passiert. Es gab da so die... Und dieser Antrag ist ja dann von den eigenen Leuten abgelehnt worden. Das müssen wir auch noch dazu sagen. Aber zu dem Zeitpunkt hat man das für eine ganz tolle Idee gehalten. Und weil man ja einen Antrag klaut, muss man ja strategisch arbeiten. Und strategisch arbeiten bedeutet ja in dem Fall, das ist nicht öffentlich, weil die anderen dürfen es ja nicht wissen. Und wir haben gesagt, wir machen Politik anders. Und ich bin ja dann mit meiner Kritik wiederum auf das Argument gestoßen, man hätte ja innerhalb der Fraktion so die Chance, kleine Wünsche der Piraten einzubringen, bevor mit 20 Leuten gar nichts erreicht. Und man hat mir gesagt, Tobias, du kannst da politisch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Dieses Argument, zählt für mich so überhaupt gar nicht, weil ich der Meinung bin, ja, genau das müssen wir. Wir müssen da mit dem Kopf durch die Wand. Und wir können verdammt nochmal echt drauf verzichten, irgendeinen kleinen Scheißsatz, den wir geändert kriegen, weil wir es jetzt waren. Wir sehen eben in der Presse, es hat nichts gebracht, irgendwo ein kleines Erfolgchen zu haben. Es interessiert keinen Menschen. Es interessiert die Leute wirklich erst dann, wenn wirklich etwas passiert, was Aufmerksamkeit erregt. Und das muss nicht mal der Erfolg des Einbringens in ein Gesetz sein. Da nehme ich immer ganz gerne das Schreibmaschinenbeispiel. So werden wir Piraten wahrgenommen. Wir müssen uns natürlich nicht einbilden, dass wir mit 20 Leuten die Welt verbessern und verändern in einem Parlament oder dann entsprechend im Bundestag würden es ein paar mehr sein, klar. Trotzdem ist eben der prozentuale Anteil gegebenermaßen sehr gering. Da müssen wir gucken, dass wir eben mit guten Aktionen punkten und auch vor allem pressewirksam arbeiten. Deswegen bin ich der Meinung, Politik tatsächlich anders machen und scheiß auf diesen strategischen Kram. Das brauchen wir nicht und ich bin der Meinung, Teiltransparenz ist der richtige Weg. Es mag, und da sage ich jetzt mal, ich würde mir selber nicht den Weg total verbauen wollen und jetzt behaupten, dass es niemals irgendwo an keiner Stelle eine nicht öffentliche Sitzung geben darf. Aber wenn, dann muss sie zumindest später veröffentlicht werden. Alles andere ist für mich nicht tragbar. Und ich würde das machen, was jetzt auch schon einige Abgeordnete in solchen Situationen machen. Sie verlassen den Saal. Wenn dann andere der Meinung sind, man muss es unbedingt so durchziehen. Ich wäre die jedenfalls dafür nicht zu haben und ich wäre auch nicht dabei. Auch ich würde den Raum verlassen und sagen, hey, dann müsst ihr das mit euch machen. Für mich ist das nicht tragbar. Also du meinst, dass wir ganz konsequent auch eine andere Art darstellen müssten, wie man Politik machen kann und wie man auch für den Bürger nachvollziehbare Politik macht. Das ist schön zusammengefasst. Wir haben ja eine Partei alle gemeinsam geschaffen, so wie sie heute ist, wie man uns vorhergesagt hätte, dass das überhaupt gar nicht erst möglich ist. Also alle mitreden geht ja gar nicht. Doch, geht verdammt gut, mit 1000 Schwierigkeiten. Auch unsere Transparenz ist zu diskutieren und zu kritisieren, weil wir an ganz vielen Stellen auch zugegebenermaßen nicht transparent sind. Aber wir sind trotzdem die transparenteste Partei in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und wahrscheinlich bei anderen Ländern mehr auch noch. Ja. Von daher halte ich auch eben diese Versuche, Politik anders zu machen, für gerechtfertigt. Und die Vergleiche mit den Grünen, die hinken deshalb, weil wir heute Werkzeuge haben, die die Grünen damals nicht hatten. Und deswegen haben wir die Chance, Dinge anders zu machen. Ob das eine Tool-Umfrage ist, ohne ein Tool zu nennen, mit der man zu einem Meinungsbild kommt oder wie man es auch am Ende löst, ist ja eigentlich relativ Wurst. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass wir Dinge anders machen. Genau, und da gehört eben dazu, dass die Konsequenz wichtig ist und da muss man immer wieder nachschauen, dass man auch wirklich selber konsequent bleibt. Und was eben unser großer Vorteil ist im Bereich der Bürgerbeteiligung, dass wir das wirklich ernst meinen. Bürgerbeteiligung, auch ein Problem der NRW-Fraktion. Ich bin ja dankbar, dass wir das haben und dass wir das Problem auch sehen. Das ist auch meine Wahrnehmung, liebe MDLs, haut mich, wenn das nicht stimmt, was ich sage, aber sehr wahrscheinlich stimmt es schon, denn das ist ja auch das, was teilweise von euch geäußert wurde. Ich habe ja ich habe ja jetzt ja gehört, wie gesagt wurde, naja, wir laufen in diesem parlamentarischen Hamsterrad hier rum und die machen und sind alle wirklich richtig fleißig, fast alle, sehr, sehr fleißig und nur der Lohn dafür, der kommt nicht. Also die Presse, das wäre ja der Lohn, vom Pekuniären spreche ich dabei nicht, die Presse und die Wahrnehmung und das Lob für Dinge, die gut sind, das kommt ja einfach gar nicht, nicht von der Presse und auch oftmals nicht von den eigenen Piraten, weil es einfach kein Schwein mitkriegt. Und da bin ich der Meinung, sich abzustrampeln, bis nachts um 12, 7 Tage die Woche zu arbeiten, ist sicherlich dann nicht der optimale Weg, wenn am Ende nichts dabei rausfällt. Also muss man da tatsächlich ein paar Dinge auch verändern. Und dann für die Bundestagsfraktion gilt natürlich, aus dieser Erfahrung lernen. Selbstverständlich. Und wir haben ja zum Glück 4 Fraktionen in Deutschland, wo man unterschiedliche Wahrnehmungen und Erfahrungen auch hernehmen kann, um die dann zu bündeln in dieser Bundestagsfraktion auch. Ne? Und vielleicht oder hoffentlich haben wir auch eine 5. ab Februar in Niedersachsen und dafür kämpfen wir ja auch alle. Ja, lass uns nochmal was Gutes sagen auch. Die Fraktion hat ja, unsere Fraktion hat ja zum einigen tatsächlich ein paar Erfolgchen gefeiert und hat Änderungen eingebracht. Das ist ja da gewesen, das funktioniert ja also. Und dann gucken wir uns nochmal die Berlin-Fraktion an, woran es auch immer liegt. Ja, woran es auch immer liegt. Die sind immer noch bei 7%. Also ja. Wir haben da auch irgendwas richtig gemacht in Berlin. Und ich fände es jetzt langweilig zu sagen, ja, Berlin ist ja anders. Hieß es ja 2011 und urbanes Phänomen und so weiter. Und deswegen haben die es ja leichter. Aber irgendwas in Berlin ist so außergewöhnlich, dass die Leute die Fraktion der Piraten, der 15 Piraten, wahrnehmen. Und das wünsche ich mir zumindest in Teilen in NRW. Es gibt vieles in Berlin, was ich mir gar nicht wünsche. Das will ich nicht vergessen zu erwähnen. Aber für die Bundestagsfraktion müssen wir die positiven Dinge dann einfach mal rausziehen aus den einzelnen Fraktionen, so wie du es gerade gesagt hast. Ja, da dürfen wir auch insgesamt sehr gespannt sein, welche Kandidaten bei uns jetzt auf die Liste gewählt werden. Und ich habe keine Ahnung. Speziell Berlin ist ja auch noch dran, also da steht ja auch noch nicht fest, wer auf die Liste kommt. Und dann wissen wir im Endeffekt im März, wenn alle durch sind, dann wissen wir, wer da zusammenkommen kann bei den Bundesbarcamps, um sich zusammenzuraufen für die spätere Arbeit und auch für die heiße Wahlkampfphase. Ne? Mhm. Ja, ich denke, das ist schon eine sehr umfangreiche Positionierung, die du hier darstellen kannst, die du dargestellt hast. Was sind deine nächsten Schritte jetzt auf dem Weg zur AV Pampa? Ja, wir haben jetzt das Kandidatengrillen am Sonntag. Und wo ist das? Das Kandidatengrillen findet statt in Steinfurt im, wie heißt das, Litfass. Ja. Und ich weiß nicht, wann das jetzt hier veröffentlicht wird, ob das noch vorher stattfindet oder nicht, mal schauen. Aber da bin ich ja mal gespannt, wie es dann läuft. Wird ja recht voll werden, wie wir jetzt ja gerade erfahren haben. Und am 19. Januar dann noch mal in Pulheim. Da hoffe ich, dass ich dabei sein kann und das sieht gut aus. Ja, und dann haben wir ja schon die AV Pampa, viel Zeit ist bis dahin ja nicht mehr. Und im Mammel gibt es noch... Das Kandidatengrillen im Mammel, da habe ich mich, glaube ich, eingetragen für den 16. Januar. Also da dürft ihr fiesere Fragen stellen, als Harald das heute getan hat. Da gibt es dann also eine Menge Möglichkeiten, wo ihr den Tobias löchern könnt mit Fragen und ihn kennenlernen könnt und schauen könnt, ob ihr ihn auf der Liste haben wollt. Und von daher macht Gebrauch davon. Ja, auch noch ein bisschen mehr als nur einer, der Podcasts macht und sich da immer bemüht, einigermaßen neutral zu sein. Ja, also ich denke, eine sehr gute Chance, sich mit einem Kandidaten auseinanderzusetzen. Und die gibt es vielfach. Und immer, wenn man im Mumble Xtra Tobi gerade mal nicht aufzeichnet, sieht, ansprechen und grillen. Jetzt frage ich mal, du wärst auch sicherlich bereit, ein solches Gespräch noch mit einem anderen Kandidaten zu führen, wenn er dich denn fragt. Selbstverständlich. Ich kann Harald nur empfehlen. Kein Problem. Harald, vielen Dank. Gern geschehen. Intro- und Outro-Musik Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.